Al-Masih, der Sohn Mariams, war doch nur ein Gesandter, vor dem bereits Gesandte vorübergegangen waren. Und seine Mutter war sehr wahrheitsliebend. Sie, beide, pflegten Speise zu essen. Schau, wie wir ihnen die Zeichen klar machen, und schau, wie sie sich abwendig machen lassen.